Muss man nicht reden, schreit sie nach Chaos. Muss man ins Game, haut sie von der Straße, steckt sie in den Knast. Oder in den Schreibbuch, so einfach ist das. Fick die Scheiße aus dem Land. Dieser ganze Abschau nennt sich Punk. Einen Tag regieren, das wär schön. Keiner wird den Pöbel jemals wiedersehen. Wiedersehen! Die Scheiße aus dem Land. Dieser ganze Abschaum nennt sich Punk. Einen Tag regieren, das wär schön. Keiner wird den Pöbel jemals wiedersehen. Auf nimmer Wiedersehen.